Gegner der Sowjetunion waren jetzt nicht mehr die Nationalsozialisten mit Hitler an der Spitze, sondern die englischen und französischen Imperialisten, wie es in den Nachrichten vom 7. April 1940 hieß. Es wäre jedoch ein Irrtum anzunehmen, dass England und Frankreich, nachdem ihre Pläne zur Erweiterung des Aufmarschgebietes in Nordosteuropa durchkreuzt sind, sich veranlasst sehen, auf ihre Versuche, den Kriegsschauplatz nach anderen Richtungen zu erweitern, überhaupt zu verzichten. Im ersten Kriegshalbjahr verlief die Politik der Regierungen Daladier und Chamberlain darauf hinaus, die Streitkräfte Englands und Frankreichs unversehrt zu erhalten, dafür aber eine Reihe neutraler Länder in den Krieg zu verwickeln. So wollten sie das notwendige Kanonenfutter aufbringen, mit dem man Deutschland angreifen könnte. Durch die Einbeziehung der neutralen Länder in den Krieg sollte Deutschland gleichzeitig wirtschaftlich isoliert und damit seine Widerstandskraft untergraben werden. Aber diese Methoden sind missglückt. Die englischen und französischen Imperialisten wollen ein ungeheures Blutbad anrichten, um den Ausgang des Krieges zu entscheiden. Sogar der Angriff auf das neutrale Norwegen Anfang April 1940 fand im Moskauer Rundfunk seine Rechtfertigung. Die deutschen Truppen seien nur einem englisch-französischen Expeditionskorps zuvorgekommen. Die Gegenmaßnahmen Deutschlands wurden durch die Versuche der Engländer und Franzosen hervorgerufen, die neutralen norwegischen Gewässer zu einer Basis für Operationen gegen Deutschland zu machen, wobei die norwegische Regierung selbst nicht einmal einen schwachen Versuch unternahm, sich dem zu widersetzen und die Legung von Minensperren in den norwegischen Hoheitsgewässern zu verhindern. Die deutschen Maßnahmen ergaben sich aus der gesamten in Nordeuropa entstandenen Lage, aus der Verletzung der Neutralität der skandinavischen Länder durch die Engländer und Franzosen. Sie wurden somit durch die Aktionen des Gegners bestimmt. Die Ereignisse in Skandinavien sind sehr lehrreich. Sie zeigen, wie weit die englisch-französischen Pläne der Ausdehnung des Krieges gingen und wie die von einigen skandinavischen Ländern eingenommene Position der sogenannten absoluten Neutralität der Durchführung dieser Pläne Vorschub leistete. Das norwegische Beispiel zeigt insbesondere, dass die Neutralität Norwegens faktisch dem englisch-französischen Block als Deckmantel diente. Hinter diesem Deckmantel versuchte der Block, seine Pläne einer Ausdehnung des Krieges zu verbergen. Als der sowjetische Außenminister Molotow am 12. November 1940 Deutschland besuchte, da wurde er wie ein Freund empfangen. Im deutschen Rundfunk sparte der Reporter nicht mit Lob für den Gast. Der Empfang ist sehr herzlich. Jetzt kommen Gäste und Ehrengäste langsam den Bahnsteig herab. An uns vorbei, da ist jetzt Molotow. Er ist keine große, ragende Persönlichkeit, aber seinem Gesicht, das wir ja von Bildern her kennen, sieht man Energie und Entschlusskraft an. Eben fragt ihn unser Reichsaußenminister, ob er eine gute Reise gehabt hat. Molotow nickt lebhaft, bevor noch einer der begleitenden Herren die deutsche Frage übersetzt hat. Und es ist das rastlos und fleißig schaffende Berlin, das die russischen Gäste jetzt sehen werden. Da draußen pulst lebendig und nicht abreißend der Verkehr und die Arbeit. Und wir treten jetzt ans Fenster und schauen auf den Bahnhofsvorplatz, wo eine Ehrenkompanie der Wehrmacht angetreten ist. Präsentiert das Gewehr. Jetzt klingt Marschmusik auf. Molotow entblößten Hauptes schreitet neben dem Reichsaußenminister die Front der Ehrenkompanie ab. Jetzt besteigt er den Wagen des Reichsaußenministers, nimmt Platz, der Reichsaußenminister neben ihm. Der Wagen fährt an und gleich schließt sich an die lange Reihe der Wagen, die die russischen Gäste und die zu ihrem Empfang erschienenen deutschen Vertreter von Staat, Wehrmacht und Partei durch die Straßen der Reichshauptstadt führen werden. Es beginnt die Arbeit, von der Molotow selbst vor wenigen Wochen noch vor dem obersten Sowjet erklärt hat, dass sie und die gut nachbarlichen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Deutschland nicht auf zufälligen Erwägungen, sondern auf prinzipiellen Staatsinteressen beruhen.